Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, nochmal kurzes Update zu meinem Rücken. Ich bin auf 20% des ursprünglichen Schmerzlevels, also ist fast wieder weg. Dankeschön, kann man da wirklich an dieser Stelle sagen. Danke für die guten Besserungswünsche und auch danke, dass der Schmerz wirklich nachlässt. Also ich gönne mir jetzt, wie gesagt, das komplette Wochenende. Ich mache keinen Sport, mich komplett entspannen und werde erst Montag mit Sport wieder anfangen. Also ich werde Montag früh mit einem milden Lauf wieder beginnen und dann werde ich Montag wahrscheinlich auch gleich wieder ins Gym gehen. Aber darauf werde ich aufbauen, alles schön unter Kontrolle und schön ruhig die Sache angehen und wieder da anknüpfen, wo ich aufgehört habe. Aber wie gesagt, man sollte stets auf seine Haltung achten und da werde ich jetzt auch besonderes Augenmerk drauflegen, dass ich mir den Rücken nicht wieder verknackse, weil das war wirklich unangenehm und ist es ein Stück weit jetzt immer noch, aber das denke ich mal, werde ich jetzt ganz gut in den Griff bekommen. Ja, wie gesagt, der Rücken ist ja quasi alles, ne? Diese Wirbelsäule und gerade dieser Lendenwirbelbereich, da werde ich jetzt die Muskeln verstärkt stärken, weil da baut ja alles drauf auf quasi. Der ganze Bewegungsapparat, die ganze körperliche Dynamik steckt ja da drin. Und das habe ich jetzt auch nochmal richtig schön vor Augen geführt bekommen. Und ja, ich habe meine Lehre daraus gezogen, definitiv. Und kann ja froh sein, dass das so glimpflich ausgegangen ist. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos ist Authentizität ist King oder warum du dich niemals für Frauen verstellen solltest. Oder anders gesagt, warum du niemals von deinem eigenen Weg dich abbringen lassen solltest. Aber das ist ja schon wieder für Fortgeschrittene. Ich muss dazu einmal kurz in meiner Geschichte ein bisschen zurückfliegen. Also jeder von euch hat wahrscheinlich schon den einen oder anderen Freund gehabt, der das auf ähnliche Art und Weise gemacht hat. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch solche Situationen schon gekannt haben, weil es mir bestimmt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 4 bis 5 Mal schon untergekommen ist. Also ich werde nie vergessen, früher ein Freund von mir, der hat eine neue Freundin gehabt, die kam dann aus Bremen und ich war bei ihm zu Besuch. Und dann hat er mir angekündigt, ja, meine neue Freundin kommt gleich aus Bremen. Im Zug an und ich hole sie dann vom Bahnhof ab. Bart steht ab. Ich hole sie dann vom Bahnhof ab und du kannst auch gerne hier bleiben, kannst sie auch gleich kennenlernen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das er gesagt hat: Bitte tu mir einen Gefallen, sagt er, wenn sie da ist, lass uns nicht darüber und auch nicht darüber reden. Ich so, okay. Ja, und darüber auch nicht. Ich so, ja, okay. Und das, was wir da gemacht haben und was wir da gemacht haben, darüber bitte auch nicht reden. Und lass bitte diese Worte weg. Und dann hat er, weil wir Männer, wenn wir unter uns sind, wir reden ja so, wie uns danach ist. Und das ist halt authentisch. Und in dem Moment sagt er, aber versuch dieses Wort zu vermeiden. Und das Wort mag sie auch nicht. Und das Wort mag sie auch nicht. Also er hat quasi gleich einen Fake-Frame aufgesetzt, dem er sich sowieso schon gefügt hat und dem ich mich auch fügen sollte, weil er in seinem Kopf ein Bild hatte, wie er sein müsste, um nach seiner Vorstellung dieser Frau zu gefallen oder gerecht zu werden. Und das ist ja unglaublich schrecklich. Also vor allem auch, wie stressig ist das? Wie unauthentisch ist das? Und wie fake ist das, wenn ich die ganze Zeit unter diesem Druck stehe, dass ich gar nicht ich sein darf? So. Und also für mich ist es ja einfach gewesen in diesem Zusammenhang, wie alt waren wir damals? Ich weiß nicht, um die 20, da ging das schon los. Für mich ist es ja einfach, ich kann dann, wenn mir das zu stressig ist, wenn mir es zu unangenehm ist, weil es einfach alles fake ist, weil ich da keinen Bock drauf habe, auf diesen Maskenball quasi, dann kann ich ja einfach gehen. So. Und so war das dann auch. Sie kam und ja, wir haben dann noch einen Kaffee zusammen getrunken, haben dann damals habe ich noch geraucht, dann haben wir noch eine Zigarette alle zusammen draußen geraucht und ich habe schon gemerkt, er ist völlig verstellt, er ist überhaupt nicht mehr der gleiche. Und das, ja, gut, und dann bin ich auch raus aus der Situation und habe mich verabschiedet und bin auch gegangen, weil, gruselig. So, und wenn ich mich auch die ganze Zeit selber, man will ja ihm dann, und ich war ja damals auch noch Blue-Pilled, ich wollte ihm ja auch nicht seinen neuen, naja, wie soll ich sagen, seine neue Eroberung quasi irgendwie madig machen. Und dann war ich natürlich auch gehalten, so ein bisschen mit angezogener Handbremse wieder, und dann wollte ich da auch raus aus der Situation. Und ich weiß natürlich, also ich habe das nie gemacht. Ich werde auch am Ende dieses Videos mein Video hier verlinken, die Dynamik der Anziehung. Ein Beispiel beispielsweise aus wie ich meine Freundin 2011 kennengelernt und ich würde auch sagen, klar gemacht habe, mit welchem Stil ich das gemacht habe. Also ich habe mich nie verstellt. Ich war immer authentisch und das würde jede meiner Ex-Freundin bestätigen. Ich habe immer genauso wie ich jetzt hier Also so gut, so richtig authentisch kann ich jetzt hier natürlich auch nicht reden. Ich muss auch gewisse Worte, darf ich halt einfach auch nicht so frei auspacken, weil die laufen halt dann in diverse Einschränkungen rein. Das heißt, da reiße ich mich hier natürlich auch zusammen. Aber jede meiner Ex-Freundin würde beispielsweise bestätigen, dass ich real bin, dass ich absolut das so sage, wie ich es denke, dass ich mich nicht verstelle und dass es mir auch völlig egal ist. Also Fake gibt es bei mir nicht. Und dass mir auch völlig egal ist, wie die Frau mich dann sieht und so weiter, so wie ich es im Kopf habe und so wie ich es für angemessen empfinde, so haue ich die Dinge dann auch raus. Und das hat mich also auch geschockt, muss ich wirklich sagen, dass jemand sich so bereit ist zu verbiegen, also so eine Gymnastik mit seinem eigenen Charakter zu vollziehen, also seinen Charakter selbst so zu verstümmeln, um Zugriff zu dieser Frau zu bekommen. Und was ja extrem Bluepill ist, weil heute wissen wir ja alle, dass man auf diesem Weg die Frau auf jeden Fall nicht für sich begeistern kann. So funktioniert das überhaupt nicht. Man muss die Frau richtig vor den Kopf stoßen. Die muss richtig merken, okay, der weicht nicht von seinem Weg ab. Sein Frame steht. Ich darf da vielleicht mal ein bisschen mit rein in diesen Frame. Ich darf mich an diesem Frame reiben wie eine Katze. Aber der wird niemals mein Frame betreten, weil mein Frame ist für den Sandkasten. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Und genau das ist das richtige Mindset. Aber das wusste der damals nicht. Logischerweise hat sie ihn dann auch irgendwann verlassen, weil sie gemerkt hat, der ist halt Beta des Grauens. Und in der Regel, die Frauen in diesem Alter, gerade so Anfang 20, die wollen kein Beta. Das hat dann auch nicht lange geklappt. Also nach 2 Monaten war die wieder weg und kam nie wieder aus Bremen zurück, da in diesen Ort, wo wir gelebt haben. Ja, jetzt ist mir aber bewusst geworden, jetzt im Nachhinein, wenn ich mir darüber nachgedacht habe, dass das mir bei vielen Freunden schon so passiert ist. Das machen also viele Männer. Das scheint also normal zu sein. Und jetzt würde mich wirklich mal interessieren, wie ist es denn bei euch im Freundeskreis? Habt ihr das auch gehabt, dass Männer den Frame neu definiert haben, der stattfinden darf, wenn die Frau da ist? Also ich hatte das schon oft, auch bei älteren Freunden, wenn die beispielsweise auch über 30, 35, die mir dann ganz klar gesagt haben, okay, jetzt kommt meine neue Freundin, du lernst sie jetzt kennen, aber ganz klar wurde ich im Vorfeld gebrieft, wie das jetzt erwünscht ist, wie die Kommunikation stattfinden darf. Also worüber ich reden darf und worüber nicht. Und das finde ich total heftig, dass Männer bereit sind, weil wie gesagt, so war ich nie, ob Blue Pill oder Red Pill spielte für mich keine Rolle, ich habe mich nie verbogen für Frauen, niemals. Vielleicht war ich kompromissbereiter, als ich hätte sein müssen, aber ich hätte niemals irgendwie, hätte ich mein Vokabular geändert oder meine Grundeinstellung zu Dingen geändert, nur weil ich der Meinung gewesen bin, das passt der Frau besser in ihr Weltbild und deswegen adaptiere ich jetzt ein neues Weltbild und bin da mehr so, also das ist für mich, das ist wirklich ekelhaft, diese Mentalität. Also das ist so eine richtige, ja, also, und das als Mann. Da bin ich wirklich geschockt, wenn man sich das mal wirklich auf der Zunge zergehen lässt und sich mal wirklich in einer ruhigen Minute darüber nachdenkt, dass Männer bereit sind, das zu machen. Solche Verrenkungen und Kunststückchen zu vollbringen, um die Frau zu pleasen und der Frau zu gefallen. Und nicht im Ansatzweise, also da kommt ja diese Blue-Pill-Geschichte mit rein, und nicht im Ansatz zu verstehen, dass man der Frau auf diese Art auf jeden Fall nicht gefallen wird. Also das ist ja eine ganz böse Falle, in die Männer da laufen. Ich wollte es einfach mal mit euch teilen, weil ich es, weil mir das schon oft passiert ist, dass Männer mich im Vorfeld briefen und ich möchte mit so einer Frau überhaupt nichts zu tun haben. Ich habe schon immer mit den Frauen nach dem Prinzip, friss das, was ich dir vor den Latz knalle, so wie ich bin oder whatever. So, und genau auf diese Art und Weise wusste ich damals aber auch gar nicht, dass das der richtige Weg ist. Und dadurch habe ich die Frauen für mich, die waren beeindruckt von mir. Ich werde dieses Video, die Dynamik der Anziehung, habe ich das glaube ich genannt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, da habe ich dann mal geschildert, wie das abgelaufen ist mit meiner Freundin, als ich sie kennengelernt habe und wie ich mich da aufgeführt habe und wie ich sie auf diese Art und Weise für mich gewinnen konnte. Also ich habe quasi alles richtig gemacht, ohne wirklich zu wissen, dass ich was richtig mache, einfach nur aufgrund einer gewissen Alpha-Mentalität heraus. Also ich war auch Blue Pill, aber ich hatte halt niemals die Bereitschaft, mich zu verbiegen, dass ich, wie gesagt, Grundzüge meines Charakters gewillt wäre, zu verbergen, abzuändern oder dergleichen. Gibt ja nichts Schlimmeres als das. Also wie kann man mehr Beta sein als das? Und auch dieser junge Mann von damals beispielsweise, der heiratet jetzt gerade, ich weiß, ich habe mit ihm nichts mehr zu tun, das ist auch so einer, der sich dann, ich nenne ihn den Witwentröster, Da bin ich auch sehr enttäuscht, muss ich wirklich sagen, weil man war damals sehr gut befreundet und der hat das jetzt im Freundeskreis damals schon, als wir noch nicht mal 30 waren, so 25, 26, 27, 28. Also der hat sich darauf spezialisiert, im Freundeskreis die Freundin zu trösten, sage ich mal, die von seinen Kumpels verlassen wurden. Bedeutet, ich habe ja auch damals meine Medizinstudentin in dem Alter, so mit 28, habe sie verlassen und er hatte natürlich dann ihre Nummer, er kannte sie ja, weil er war auch hier langjährig mit mir befreundet und hat dann die Gelegenheit genutzt, sie zu kontaktieren und ist dann auch mit ihr zusammengekommen. Und das war so seine Masche, weil es war der leichte Weg. Das war vor zum Beispiel diesen ganzen Dating-Apps und für ihn war das dann eine ganz kurze Variante, sich da Zugriff zum Weibchen zu verschaffen. Und das hat er nicht nur bei mir gemacht, das hat er auch bei einem anderen Freund gemacht und bei einem anderen Freund auch gemacht. Also bei zwei Kumpels von mir hat er das auch noch gemacht, also von drei Fällen, von denen ich weiß, hat er das gemacht im Alter zwischen 25 und 30 und deswegen nenne ich ihn den Witwentröster. Das ist dieser auch, der sich, wie gesagt, der das, den Frame so gesteckt hat, dass man sich so drehen muss, um den Frauen zu gefallen und sein eigentliches Wesen zu verbergen muss. Und von solchen Kreaturen kann ich nur raten, sich absolut fernzuhalten. Die haben absolut keinen Rückgrat. Absolut überhaupt kein Rückgrat und sind wirklich eine Fahne im Wind. Absolute Opportunisten, die das so machen, wie es für sie gerade passt und sich drehen und die haben gar keinen Charakter. Also die können jedes Betriebssystem hochladen, das gerade für die augenscheinlich nützlich ist. Und das ist halt dieses Konzept dahinter. Und dieser Mensch heiratet jetzt beispielsweise auch eine sehr moderne, sehr starke Frau, die ihm jetzt dann auch zeigen wird. Das machen übrigens alle jungen Männer aus dieser Familie. Die haben eine sehr starke Mutter, die ihren Hypergamen-Impuls damals auch maximal ausgelebt hat, sich von dem Vater getrennt hat, den stärkeren Unternehmer damals dann mit dem zusammengekommen ist, und um dann auf dem großen Parkett und auf der Weltbühne zu spazieren. Und das ist aber eine ganz andere Geschichte, werde ich auch nochmal ein Video drüber machen, das ist hochgradig spannend. Und der heiratet jetzt auch wieder eine Frau quasi, die seiner Mutter entspricht. Also stark, bestimmend, uneinsichtig, hypergam, genau so ein Exemplar heiratet er jetzt gerade oder hat er jetzt gerade. 2020 ist es soweit, ich habe das so über Freunde erfahren, ich bin da nicht mehr, diese Informationen habe ich nicht mehr aus erster Hand, die kriege ich nur noch aus zweiter oder dritter Hand, weil ich habe mich wirklich distanziert, ich will da nichts mehr mit zu tun haben, mit dieser Sorte Mensch, weil, wie gesagt, das, was in denen drin ist, ihr eigentliches Wesen, ist halt dieser Wendehals und das ist schon nichts Schönes, das sind rückgratlose Gestalten. Und die alles dafür tun, um den Zugang zum Weibchen zu haben. Da möchte ich nichts mit zu tun haben. Ja, Männer, ich denke, dieses Video ist ganz interessant und die Message ist auch klar. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich wieder auf eure Daumen hoch. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich wirklich mal interessieren, ob ihr ähnliche Erfahrungen auch gemacht habt. Ich denke einfach ja. Ich denke, viele Männer werden diese Erfahrung gemacht haben. Lasst mir ein Abo da, teilt es mit euren Freunden. Würde mich wirklich freuen, weil diese Message soll viele Männer erreichen. Und wie gesagt, wenn wir nur einen retten können oder nur fünf retten können, die deswegen sagen, okay, ich gehe meinen eigenen Weg, ich mache mein eigenes Ding und ich werde glücklich. Und wir haben einen glücklichen Menschen mehr auf diesem Planeten, dann ist doch das Wundervollste, was man machen kann. Männer, danke für euren Support. Ich bin wirklich froh, dass ihr alle da seid und wir sehen uns morgen. Tschüss!